Hallo bei AstroGeo, dem Podcast der Weltraumreporter. Ich bin Franzi Konitzer. Und ich bin Karl Urban. Und wir sind zwei Wissenschaftsjournalisten, die sich hier abwechselnd eine Geschichte aus der Astrophysik und aus der Geologie erzählen. Und heute ist es wieder Zeit, dass wir uns mit eurem Feedback zu unseren Geschichten beschäftigen. Es gibt also keine neue Geschichte. Stattdessen gibt es eure Rückmeldungen in Form des AstroGeo-Plänkels. Ja, und das ist Folge 106 von AstroGeo. Und wenn ihr euch nicht fürs Feedback interessiert, das sagen wir hier immer pro forma im Geplänkel, dann könnt ihr gerne einfach mal zurückspringen und die vorangegangenen zwei Folgen anhören, falls ihr das noch nicht getan habt. Ja, oder ihr überspringt einfach das AstroGeo-Plänkel und wartet auf die nächste Geschichte, also die nächste reguläre Folge. Und die gibt's nämlich auch schon voraussichtlich in zwei Wochen. Hurra! Hurra! Und damit, ohne lange Umstände, können wir direkt zum Feedback kommen, nämlich zum Feedback zur Urknall-Trilogie meinen epischen Geschichten. Du hast es so richtig knallen lassen, ja. Oh mein Gott. Entschuldigung. Phrasenschwein, alles lassen gut. Lassen wir das, ja. Und das Feedback zur Urknall-Trilogie und zum AstroGeo-Plänkel, das war Folge 103 zum letzten, da hat Florian über die Website geschrieben: Hat eigentlich ein lokales Touristenmarketing-Team schon mal an ein Hier fand der Urknall statt Schild gedacht, geht doch sicher viral und ich find's lustig. Da muss ich sagen, Florian, das müsste man dann aber schon so machen, dass man überall im ganzen Universum so ein Schild hinstellt. Also wenn's ja fast ja mehr oder weniger unendlich viele Schilder oder wir wüssten nicht, wie viele Schilder und dann geht quasi der USP flöten. Von daher, weiß nicht. Ja, man muss halt der Erste sein, der auf die Idee kommt. Und ja, irgendwann ist vorbei, aber man kann immer damit anfangen. Ja. Mal gucken, was passiert. Genau. Ansonsten hat noch André über die Website geschrieben: Quark, Gluon und Plasma nachbauen, das macht über den November wieder ein kleines Projekt in Frankreich, Schweiz, wo Bleiionen beschleunigt werden und dann aufeinander knallen, der sogenannte große Hadronenkollidierer GHK. Und der wird komischerweise oft auf Englisch als LHC bezeichnet. Ich kenne ihn nur als LHC, aber gut. Als LHC, ja. Das Funfact dazu, dass ich mal in einer Buchrezension, ich habe praktischerweise den Titel von dem Buch vergessen und auch um was es eigentlich in dem Buch ging, aber in einer Buchrezension von einem Titel, der war von Englisch auf Deutsch übersetzt, und da habe ich bekrittelt, dass sie tatsächlich LHC übersetzt haben. Also sie haben in dem Buch von den großen Hadronenkollidierer gesprochen. Aber das ist schön, das ist ein schönes deutsches Wort, finde ich. Ja, aber zu meiner Schande, ich muss halt trotzdem erstmal googeln. Ich bin echt nicht draufgekommen. Ich so, was weinen die? Ja, die so, och, ach so. Genau. Also ja. Ja, das stimmt. Der LHC läuft wieder, macht dann aber wieder Pause jetzt, oder? Ich bin da überhaupt nicht drin, muss ich sagen. Keine Ahnung. Der macht gerade wieder Pause. Ich glaube, ab nächsten Februar geht's wieder los oder irgendwie so. Und dann abschließend zum Urknall haben wir eine Mail von Lars bekommen. Wir erinnern uns, eine Mail von Lars war der Anstoß für diese ganze Trilogie. Ach, der Lars ist das. Okay. Ich denke, es ist der Lars. Aber wir haben vermutlich mehrere Lars unter unseren Hörern, aber es kann gut sein, dass er das war. Ja. Auf jeden Fall schreibt er: Vielen lieben Dank für die Trilogie, die meine Kinder und ich jetzt endlich alle auf den langen Autofahrten gehört haben. Wie Franzi die Beschreibung aufgebaut hat, war absolut sensationell und viel mehr, als ich erwartet habe. Das kann ich bestätigen. Also ich hab das alles erwartet, aber ich kann bestätigen, dass es sensationell war. Meiner Tochter und meinem Sohn hat es auch gefallen und das Abschlussquiz haben wir auch fast bestanden. Das freut mich, dass ihr das Quiz bestanden habt. Sehr schön. Es gibt wirklich Leute, die dann wahrscheinlich bei den Fragen Pause machen und erstmal selber überlegen. Das fände ich super. Das ist mehr, als ich erwarte. Also ich überlege, wenn du mir Fragen stellst, überhaupt nicht, aber das ist vielleicht auch, ja. Aber ich sitze auch an der Quelle in dem Sinn. Ich bin immer noch entsetzt, dass du Musterantworten für die Fragen schreibst, für deine Fragen. Ernsthaft? Wirklich? Ich bin davon ein bisschen abgekommen, muss ich sagen. Aber, oh Gott sei Dank. Ja. Musterantworten, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Und damit sind wir erstmal fertig mit dem Urknall. Oder ich bin fertig mit dem Urknall. Fix und fertig. Und Fix und fertig würde ich nicht sagen. Da geht schon noch was. Aber erstmal kommen wir zum Feedback zu deiner letzten Geschichte, nämlich zum Feedback zur Folge 104, nämlich zum Riffsterben und dem Klimakaos im Devon. Die Bäume waren schuld. Oder waren die Bäume schuld? Ja, also ich bin ganz froh, Franzi, weil das ist mal so eine Geo-Folge, da gab es richtig viel Feedback. Also ich glaube, so tendenziell ist bei den Astro-Folgen mehr Feedback, vielleicht stimmt es auch nicht. Aber ist meine Wahrnehmung zumindest. Aber diesmal, also das Devon hat es irgendwie vielen Leuten angetan. Aber bevor wir dazu kommen, du erinnerst dich sicher, ich hatte ja die Folge wortgewaltig mit einem Auszug aus dem Prometheus von Goethe begonnen. Ja, dann rezitier mal schön nochmal zur Erinnerung. Ja, nee, den rezitiere ich jetzt nicht nochmal. Aber ich wollte dazu noch eine Sache nachtragen, nämlich war dieser Prometheus eigentlich eine Notlösung, denn eigentlich hatte ich vorgehabt, ein anderes Zitat von Goethe zu verwenden, das noch mehr mit dem Harz zu tun hat, wo ja Goethe des Öfteren mal durchgestreift ist. Und ich habe das aber online sehr schlecht gefunden. Und deswegen hatte ich mich im Vorfeld der Folge an Thomas Schmuck gewendet, der verantwortlich ist für Goethes naturwissenschaftliche Sammlung bei der Klassikstiftung in Weimar. Und am Rande gesagt, Thomas Schmuck ist als Literaturwissenschaftler dort genau am richtigen Ort, aber er kennt sich auch wirklich super aus mit der Sammlung und mit dem Stand der Naturwissenschaft zu Goethes Lebenszeit. Weshalb ich ja auch nochmal wärmstens den Goethe-Podcast empfehlen möchte, den er gemeinsam mit unserem Riff-Reporter-Kollegen Markus Anhäuser macht. Werbeblockende. Aber was wurde aus den Zitaten? Also ich hatte Thomas Schmuck angehauen, leider war er aber dann krank geworden, weshalb die Zitate nicht mal rechtzeitig ankamen. Aber er hat einige rausgesucht und zwei wollte ich da kurz vorlesen, die auch sehr geeignet wären, reinzukommen in die Folge. Das eine ist die Harzstimmung also. In die Harzstimmung, genau. Das eine ist aus einem Brief an seine gute Freundin Charlotte von Stein. Das ist so eine Hofdame gewesen. Charlotte von Stein, nicht seine Partnerin? Ja, oder Geliebter. Ich kenne mich mit Goethe nicht aus. Ja, guck mal nach. Also gute Freundin, da war doch irgendwas. Ja. Charlotte von Stein. Moment. Wir wollen hier keine Fehler machen. Eine Hofdame der Herzogin Anna Amalia, bla zu den enge Freundin von Goethe. Na, ja, enge Freundin. Ja, okay, enge Freundin, aber mit welcher, war das nicht auch irgendeine Charlotte? Moment mal, mit irgendeiner, Christiane von Goethe, ja, irgendwas mit C. Okay, also okay. Charlotte von Stein, gute Freundin, nach allem, was wir laut Wikipedia wissen. Er schreibt ihr, und jetzt beginnt das Zitat und das ist komplett unredigiert. Ich will Ihnen entdecken, sagen Sie es niemand, dass meine Reise auf den Harz war, dass ich wünschte, den Brocken zu besteigen. Und nun, Liebste, bin ich heute oben gewesen. Das klingt schon sehr nach guter Freundin, ne? Liebste, bin ich heute oben gewesen, ganz natürlich, ob mir es schon seit 8 Tagen alle Menschen als unmöglich versichern. Nun, Liebste, trat ich vor die Türe hinaus, da lag der Brocken in hohen, herrlichen Mondschein über den Fichten vor mir und ich war oben heut und hab auf dem Teufelsaltar meinem Gott den liebsten Dank geopfert. Das klingt so, als hätte er ziemlich abgekotzt beim Aufstieg. Aber er hat's überlebt. Ja, ich weiß ja auch nicht, der Brocken ist jetzt nicht so hart, aber wahrscheinlich waren die Wege zu Goethes Lebzeiten noch nicht so gut ausgebaut. Ja, da gab es noch keine. Außerdem, Moment mal, wenn er das im Dezember geschrieben hat, da war es ja wahrscheinlich auch ja so Winter und ja. Ah, okay. Genau, ja, ist ja schön auch dann, aber herausfordernder. Genau, und hier vielleicht noch eine zweite Nachricht, das ist eher so eine Art persönliche Notiz, glaube ich, und da schreibt er, die ist auch ein bisschen kürzer. Unsere Brockenreise ist glücklich vollendet. Ich habe mich recht mit Steinen angefüttert. Sie sollen mir, denke ich, wie die Kiesel dem Auerhahn zur Verdauung meiner übrigen schweren Winterspeise dienen. Alright. Ja, womit schon mal bewiesen wäre, dass geologische Kost nicht nur euch hier im Podcast nähren kann und ich, Franzi, sondern dass das selbst bei Goethe schon möglich war. Ganz ohne Podcast. Sehr schön. Aber der Prometheus ist schon so ein bisschen dramatischer. Ja, genau. Das stimmt. Aber jetzt hat der Thomas Schmuck sich extra den Aufwand gemacht, das rauszusuchen. Und ich denke, ja, das finde ich auch sehr nett. Zwei Sachen, die man jetzt nicht direkt im Internet findet, vielleicht irgendwo im Deep Web, in irgendwelchen Archiven, die Google nicht kennt. Aber deswegen war das jetzt auch was Besonderes, dass ich finde das sehr schön. Auch von mir vielen lieben Dank an Thomas Schmuck. Ich frage mich nur wirklich, was an der Besteigung des Brocken im Dezember 1777 so schwierig war. Aber ich könnte mir wirklich vorstellen, weniger Wege und mehr Schnee. Möglicherweise werden wir es nie erfahren. Potenziell. Ja. Okay. Okay, genau. Dann einen kurzen Kommentar von Hendrik, der schreibt, dass Goethe natürlich auch in Heidelberg war. Da hatten wir ja gemutmaßt. Und er schreibt, dass Franzi und ich, wir könnten uns ja mal auf die Goethebank im Schlossgarten setzen, um dort eine Folge aufzunehmen. Und da sage ich danke für den Hinweis. Wir saßen ja neulich wirklich im Schlossgarten, nicht weit von der Goethebank, vermute ich. Aber leider war die Stimmung novemberlich nass, kalt und dunkel. Also uns ging es so ähnlich wie Goethe im Dezember auf dem Brocken, würde ich sagen. Ich habe hauptsächlich Schokolade in mich reingeschaufelt. Ja. Mega im Unterzucker. Wahrscheinlich hatten wir mehr Schokolade dabei als Goethe auf dem Brocken. Aber ansonsten, die Folge haben wir dann doch an einem wärmeren Ort aufgenommen. Aber vielleicht muss man das mal in einer anderen Jahreszeit wiederholen. Ja, dann eine Mail von Bernd. Er schreibt, vor einigen Tagen war ich mit meiner Frau in einer Gaststätte. Dort fiel uns ein Werbeposter für Köstritzer Bier auf. Das ist übrigens kein Werbepunkt hier, ne? Also zumindest wir bekommen keine Werbung. Wir müssen jetzt aber diese Marke erwähnen, denn Bernd schreibt weiter, die abgebildete Person ist Goethe, gemalt von Tischbein. Was hat Goethe mit Bier zu tun? Am 13. Oktober 1819 fiel ein 5 Kilogramm schwerer Meteorit auf Pölitz, heute Köstritz, und verursachte große Aufregung. Goethe wollte ihn unbedingt für seine Mineraliensammlung haben, bekam aber nur kleine Bruchstücke. So kann also ein Kneipengang auch bilden. Ha. Ja, und danke Bernd. Ich kenne das Bier. Ich habe mich noch nie gefragt, warum da eigentlich Goethe abgebildet ist. Ich bin auch gar nicht sicher, ob ich ihn jemals erkannt habe. Aber man sieht mal wieder, wie sehr Geologie und Alkohol miteinander verwoben sind. Oh, ja, weh. Also wir schließen hier alle Bildungslücken im Zweifel mit eurer Hilfe. Und Bier und Goethe. Und Bier und Goethe, genau. Und jetzt kommen wir zu den ernsthafteren Punkten in eurem Feedback. Also zum einen müssen wir ja nochmal den Begriff der Trapp-Basalte oder der Trapps für große vulkanische Ausflussereignisse, also wo sehr viel Lava ausfließt, erwähnen, die man ja auch auf Hochdeutsch auch Flutbasalte nennen kann. Also ein Trapp ist ein Flutbasalt? Ja, genau. Aber ich dachte, Flutbasalt klingt für mich eher wie so eine Steinart. Ja, also Basalt ist eine Gesteinsart. Das ist halt ein vulkanisches Gestein, was einen bestimmten SiO2 Gehalt vor allen Dingen hat. Das ist ein silikatisches Gestein mit eher wenig SiO2. Und Basalt gibt es ja viel, also ganze Meeresboden, Vulkan. Da wo Vulkangestein liegt, ist eigentlich Basalt. Auf jeden Fall diskutieren wir das ja immer mal wieder, dass der Begriff so ein bisschen verwirrend ist. Und ich fand folgende Nachricht von Christian auf Mastodon ganz gut dazu. Nämlich schreibt er, meine Eselsbrücke zu den Trapps ist das schwedische Wort Trappa für Treppe. Ah. Und ich finde, hab noch nicht rausbekommen, ob das stimmt, aber ich finde es plausibel, dass dieser Zusammenhang, genau das dieser Zusammenhang ist, weil wenn so ein Flutbasalt, das sind ja so viele glatte Lagen oder gerade Lagen von diesem Basaltgestein, die so übereinander geflossen sind, so in Schichten, immer mal wieder, alle paar Jahre, Jahrhunderte, Jahrtausende ist mal wieder eine Basaltlage drüber geflossen, irgendwann fängt das an zu verwittern und das verwittert wirklich wie in so Treppen. Häufig. Ah. Und ja, deswegen sind das vielleicht einfach so Stufenbasalte, ne? Also Treppe, kann schon sein. Fände ich auf jeden Fall plausibel. Wenn jemand von euch das bestätigen oder falsifizieren kann, meldet euch. Ich glaube, ich selber hänge mich als überhaupt Nicht-Geologin an Trapps ganz gerne auf, weil es das ja auch auf der Erde nicht mehr gibt, ich habe kein Bild vor meinem inneren Auge, wie diese Landschaft ausschaut, ne? Also ich meine, für dich als Geologe, du siehst dann diese Flutbasalte oder diese Treppen und du lernst, okay, durch was ist das entstanden? Durch diese Trapps. Aber ich als Dödel geologischer Art denke mir so, okay, Vulkanausbruch ist irgendwie klar, ne? So ein Vulkan, da habe ich ein Bild vor Augen. Ob der jetzt unter Wasser ist oder auf dem Land, das ist mir eigentlich wurscht, aber Vulkan ist gut. Aber Trapp, wie schaut die Landschaft dazu aus? Ja. Die gibt's halt zurzeit nicht auf der Erde. Naja, es gibt diesen großen Trapp-Vulkanismus zurzeit nicht, aber es gibt schon ja Gegenden, wo viel Basalt ist, also in Island zum Beispiel. Und da sieht man auch diese Stufen öfter in so Bergen. Also es gibt nicht nur Basalte auf Island, insofern gilt das nicht für jeden Berg. Und da gibt es auch diese klassischen Kegelvulkane, ne? Die sind ja hier nicht gemeint. Aber es gibt so Ecken, da sieht man auch diese Stufen. Also tatsächlich habe ich da vor allen Dingen Island vor Augen. Ja, siehst du, aber du hast ein Auge Island, aber ich denke mir halt so, ich denke an Trapps vor allen Dingen halt im Vergleich, vor allen Dingen im Zusammenhang mit diesen Aussterbeereignissen und dann ja massive vulkanische Aktivität durch so die Deccan-Trapps, ne? Oder durch die sibirischen Trapps. Und ich so, ja, aber wie schaut das denn da aus? Habe ich dann irgendwie, ganz Sibirien ist von irgendwelchen Vulkanspalten überzogen oder von Kugelvulkanen oder, ne, ich habe kein Bild der Landschaft vor Auge, aber Trapps und Treppe, okay. Also ich würde es dann trotzdem nicht erkennen, sollte ich manchmal nach Island fahren, aber ist auf jeden Fall Flutbasalte. Wieder was gelernt. Wie das in Sibirien aussieht, weiß ich auch nicht, aber ich denke mal, das sind schon eher so Tafelberge, ja, die an der Seite natürlich verwittern und wenn sie aus dem Devonen sind, dann sieht man da wahrscheinlich nicht mehr viel von. Die sind dann wahrscheinlich sehr zerklüftet, aber wenn die neu sind, dann sind das eher so Tafelberge. Ja, aber eben, wie sahen die im Devonen aus? Tafelberge. Tja, we'll never know. Ja, ich mach mal weiter. Hoffentlich nicht. Wir wollen es nicht wissen, genau. Dann habe ich einige Kommentare von Spritkopf und ich würde auf ein paar von denen tatsächlich eingehen, weil ich glaube, Spritkopf ist Geologe und hat so ein paar ganz interessante Aspekte. Also zum einen weist er mich darauf hin, dass zwischen dem Kellwasserereignis vor 372 Millionen Jahren und dem Hangenberg-Ereignis ungefähr 359 Millionen Jahre, keine 20 Millionen Jahre liegen, sondern eher nur so 13 Millionen. Also ich habe behauptet, das waren 20. Ist ein bisschen weniger. Ich habe auch leider nicht mehr rausgefunden, wo ich das gelesen habe, aber ich vermute, das war irgendwie ein älteres Paper und da ist mit den Datierungen, das ist ja auch immer so eine Sache. Aber ich will nicht ausschließen, dass möglicherweise auch ich einfach mich da vertan oder verrechnet habe. Und 13 Millionen Jahre, das war ja meine Grundaussage, war, es liegt ein längerer Zeitraum zwischen diesen zwei Aussterbepulsen. Und das gilt auch für 13 Millionen. Ist auch noch sehr lang. Aber guter Hinweis. Du warst immerhin in der richtigen Größenordnung. Genau. Das passt schon. Genau. Sag ich. Astrophysik-Hintergrund, ja, so, das passt. Die theoretischen Physiker normieren alles auf alle Konstanten erstmal auf 1, ne, damit sie leichter rechnen können. So ein paar Jährchen machen da auch den Kohl nicht fett. Ja, und dann schreibt Spritkopf noch Folgendes. Auf dem Land gab es zur Zeit des Kellwasserereignisses sehr wohl schon tierisches Leben. Nicht nur diverse Arthropoden, die ich ja auch erwähnt habe, also diese Insekten bzw. deren Vorläufer und Verwandte, sondern es gab auch schon erste Tetrapoden, also vierbeinige Wirbeltiere, zum Beispiel Tiktaalik, der auf 375 Millionen Jahre datiert worden ist. Tiktaalik klingt so abgefahren. Und Franzi markiert das jetzt in unserem Doc und kopiert es in ihrem Browser. Beschreib mal, wie sieht das aus? Ja, halt so ein Viech halt. So ein mit Viech. So vier Flossen dran und irgendwie so, also eine künstlerische Darsetzung. Da, es gibt ein Fossil-Wiki. Okay. Also halt irgendwie so ein Viech. Also wenn wir es heute sehen würden, würden wir denken, es wäre ein Fisch, aber es ist kein Fisch. So ein halber Fisch. Halber Fisch mit vier Beinen. Aber es hat halt dann vier Flossen. Aber es ist putzig. Also ich finde eigentlich alles putzig, was nicht acht Beine hat, ne? Das ist das Entscheidende. Ja. Genau. Da wären wir wieder bei den Verwandten der Arthropoden. Wir reden hier nicht über Spinnen. Über diese Devonzeit und was da so an Land gekrabbelt ist, das ist vielleicht auch mal nochmal ein Thema, so ein bisschen. Also außer die Achtbeiner, aber so alles andere. Die mit acht Fingern und mehr und weniger, die kann ich mir vielleicht auch nochmal angucken. Ja, und für dich, Franzi, schreibt Spritkopf noch Folgendes. Der Hinweis von Franziska auf Unitarismus, also du hast da dieses Wort gesucht, was mir dann auch erstmal kurz nicht eingefallen ist, war nicht ganz falsch, höchstens ein sogenannter falscher Freund. Das heißt auf Deutsch Aktualismus und im Englischen bezeichnet man es als Unitarianism. Genau. Unitarianism. Unitarianism. Dann vielen lieben Dank an Spritkopf, weil jedes Mal, wenn ich irgendwas über Geologie gelesen habe, dann war es in irgendwelchen populärwissenschaftlichen Büchern auf Englisch. Natürlich. Und deshalb fehlt mir da das Vokabular. Aber danke, Aktualismus. Ha. Again what learned. Genau. Ja, und dann noch so ein großer Punkt, da haben mehrere Leute zugeschrieben, nämlich zu meiner Aussage, dass zu wenig an diesem Thema Devon und der Massensterben zu dieser Zeit geforscht wird und man deshalb einfach nicht so viel weiß. Und Spritkopf vermutet das Gegenteil, dass das Gegenteil der Fall ist, nämlich, dass schon zu viel dazu gearbeitet wurde. Und weiß nicht, ich lese jetzt mal nicht alles vor, aber er schreibt unter anderem, so werden etwa die devonischen Riffe des rheinischen Schiefergebirges, also es gibt ja in Deutschland Aufschlüsse davon, zum Beispiel am Hangenberg, schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht. Sie sind so gut erforscht wie nur wenige andere geologische Regionen auf der Welt. Und auch zu dem Massensterben gibt es schon Studien. Er schreibt auch das Carmichael Paper, also das ist einer der Studien, die ich auch als Quelle verwendet habe und verlinkt habe. Das vertritt die These, dass das Kellwasserereignis zwar ein globales Ereignis war, aber die Ursachenforschung sich zu sehr auf europäische und nordamerikanische Lokalitäten fixiert hätte, die sich im Devon allesamt in der äquatorialen Region von Laurussia, also von diesem Kontinent, befunden hätten, wodurch sich ein irreführendes Bild der Ursachen ergeben könnte und dass weitere Forschungen an Orten notwendig seien, die im Devon auf höheren Breitengraden in Gondwana oder Laurussia gelegen hätten. Ha. Ich finde das total interessant, ne? Also erstmal so diese Alternative, dieser alternative Blickwinkel, dieses, es wurde zu wenig dran gearbeitet, das war auch nicht meine Interpretation, also das habe ich auch in einem Buch eines Geologen gelesen, aber es kann gut sein und was ich hier interessant oder wichtig finde als Punkt, ist dieses, man muss solche Ereignisse halt wirklich global untersuchen. Das war ein globales Ereignis und deswegen muss man an möglichst vielen Orten das auch untersuchen oder an Orten, die damals zumindest global gut verteilt waren. Ne? Die Kontinente haben sich ja bewegt seitdem. Und letzten Endes hat auch die Geologie so ein kolonialistisches Erbe. Also das sieht man hier halt. Ne? Also dass im Westen auch und auch in der nördlichen Hemisphäre halt einfach viel mehr Daten existieren. Und ich hatte ja auch schon mal von globalen Massensterben erzählt, also gerade das am Ende vom Perm. Und aber auch das Aussterben der Dinosaurier am Ende der Kreidezeit, die eigentlich erst so verifiziert werden konnte mit Forschungsdaten aus dem globalen Süden. Ne? Also zum Beispiel dieser Chicxulub-Krater in Mexiko, ne? Auf Äquatorhöhe liegt, aber schon im globalen Süden, kann man sagen. Oder auch diese Schneeball-Erde-Ereignisse, das ist schon ein bisschen länger her, dass ich davon erzählt hatte. Und da waren ja auch Daten aus Namibia und Australien, die dann den Ausschlag gegeben haben. Also ja, da muss man einfach an vielen Orten gucken und das auch immer mit im Kopf haben. Also vielleicht müssen die Geologen da einfach nochmal sich mehr umschauen. Möglicherweise gibt es auch die Gesteine nicht, aber es gibt einfach historisch bedingt diesen Bias, ne? Das kann man, denke ich mal, nicht von der Hand weisen. Ja. Ja. Aber es ist spannend. Total, ja. Ja. Genau, und dann habe ich noch eine E-Mail von Lukas bekommen, der lobt die Folge und findet das Problem, die verschiedenen Massensterben im Devon überhaupt erklären zu wollen oder ja nicht so gut erklären zu können, vielleicht faszinierend. Aber er war an einer Stelle mit meiner Geschichte unzufrieden, nämlich als ich Parallelen zur Gegenwart hergestellt habe. Und Lukas schreibt hier zusammengefasst, sicher ist es auch gut, die Parallelen aufzuzeigen, also Parallelen zu unserer Situation, zum Klimawandel und was der Mensch noch so alles tut, ne, Todeszonen in den Meeren. Aber ich finde irgendwie, das sollte nicht der final Takeaway sein. Ich reagiere vielleicht etwas empfindlich darauf, weil ich denke, dass Untergangsszenarien sowieso schon so präsent sind in der Gegenwart. Für mich hast du etwas zu sehr diese Untergangsstimmung transportiert. Okay. Ja. Ja. Und er zitiert dann auch noch einen Neurowissenschaftler, der das so ein SZ-Interview, wo es auch so ein bisschen darum geht, dass die Leute halt sehr schnell abschalten, wenn sie solche Sachen hören. Und Lukas weist aber auch darauf hin, dass das natürlich auch nicht richtig wäre, das jetzt einfach wegzulassen, aber für ihn wäre es wichtig, dass das nicht der final Takeaway ist, gerade weil ich ja auch gesagt habe, dass die Datenlage eh nicht so gut ist. Mhm. Ja, und da würde ich sagen, Danke, Lukas. Das ist, also, ich habe in der Vorbereitung mit mir gerungen. Das ist tatsächlich ein herausforderndes Problem, weil ich da quasi so, und das habe ich auch täglich in meiner Arbeit, so in meinem journalistischen Selbstverständnis auch so hin und her gerissen bin. Also einerseits will ich natürlich die Dinge möglichst akkurat darlegen. Und dazu gehört halt auch die Relevanz einer Geschichte für uns klar zu machen. Also das ist halt schon auch Teil davon. Aber natürlich, geologische Massensterben enthalten ja nicht nur für uns dadurch Relevanz, dass sie faszinierend sind, sondern eben auch durch die Parallelen. Und wenn es die gibt, möchte ich sie auch darlegen und nicht irgendwie weglassen, was Lukas ja auch gar nicht fordert. Und ich denke, du hast schon recht, dass man die Punkte nicht zwingend weglassen muss, sondern vielleicht auch einfach anders aufbereiten. Also ich denke da mal drüber nach. Ja, und vielleicht nur noch ein Punkt zum Thema wissenschaftliche Unsicherheit. Also die Ursache dieser verschiedenen Sterbepulse ist nicht ganz klar, aber dass es ein globales Massensterben zum Beispiel in den Meeren gab und diese sauerstofffreien Todeszonen, die wir heute auch beobachten, das ist unstrittig. Also da würde ich sagen, da habe ich jetzt nichts erfunden oder irgendwie zusammen interpretiert, was nicht zusammengehört. Aber genau, das ist vielleicht so ein bisschen eine Frage für den Folgenaufbau. Und wir haben ja auch schon oft das Feedback bekommen, dass die Leute uns gerne zuhören, weil unsere Geschichten so entrückt sind von der Welt. Also vielleicht, ja, könnt ihr uns ja auch mal schreiben und Bescheid sagen, wenn euch sowas auffällt, dass es too much ist und vielleicht ihr lieber Geschichten hört, die einfach für sich stehen. Ich finde es so einen interessanten Punkt. Es geht ein bisschen vielleicht über das Feedback hinaus, was Lukas uns geschickt hat. Ich hatte das auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen schon, die Debatte, wo jemand in meinem beruflichen Umfeld so die Themen, die auch ich ganz gern bearbeite, ne, so Astro oder halt was, ich sag mal, ohne Alltagsbezug als Eskapismus-Themen bezeichnet hat. Und dagegen so wertend, ja. Spreche ich das, ich glaube, die Person meinte es nicht bewertend. Okay. Mhm. Es war auffällig, weil es eben einfach so gesagt wurde, ohne dass es überhaupt, ne, wie selbstverständlich. Und da wollte ich eben, da habe ich dann etwas Einspruch erhoben oder auch gemeint, dass ich es schwierig finde, derzeit, dass sehr viele Themen, die keine Parallelen zu unserem Leben oder unserer derzeitigen Situation aufzeigen und die keine unmittelbare Relevanz haben, könnte man sagen, dass die automatisch dadurch entwertet sind, weil die inhärente Annahme ist, dass das nicht wichtig sein kann oder nicht wichtig sein darf. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil es halt auch sehr viele Menschen gibt, die sich, das ist shocking, aber zum Beispiel, die sich überhaupt nicht für Politik interessieren. Oder die, ne, aus, ja, und das finde ich dann so, und wo ich mir denke, so, ja, das, ich finde das schwierig, das als Eskapismus abzutun, in dem Sinne, als ob man nur noch die Erlaubnis hätte, sich mit, und das hoffe ich, sag ich jetzt nicht entwerten, sich mit den Problemen dieser Welt auch in seiner Freizeit zu beschäftigen und wehe, wenn nicht, ne, das ist so. Deshalb ist eigentlich mein Argument, lange Rede, kurzer Sinn, dass ich mich gerade an deiner Formulierung eben so, ja, die Relevanz wird dadurch erzielt, dass man Parallelen zu unserem Leben aufbaut. Unter anderem, ne, ja. Unter anderem, genau, weil der Zusatz hat mir jetzt zum Beispiel eben gefehlt. So, es können viele Themen und auch was wir in Astrologie besprechen, das kann alles relevant sein. Es gibt einfach auch Menschen, denen ist das total Wumpe. Das ist vollkommen okay. Und es gibt Menschen, für die ist es einfach relevant aus den unterschiedlichsten Gründen, weil sie selber die Parallelen zielen, weil sie es als angenehme Ablenkung empfinden, weil sie sich einfach über, ich sag mal, tagesaktuelle, auch wissenschaftliche Nachrichten darüber hinaus informieren wollen, weil sie sich unterhalten lassen wollen. Es gibt, ne, was für jemanden relevant ist oder nicht, das suchen sich die Menschen glücklicherweise ja selber raus. Und deshalb finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man dann so alle Themen oder viele Themen dann sterben, weil die sind nicht relevant, weil sie haben ja keinen Alltagsbezug oder keine Moral der Geschichte am Ende. Ne? Also das auch überspitzt formuliert. Aber ja, von daher ist ein sehr interessanter Punkt, den Lukas angesprochen hat, wollte ich nur noch mal sagen und mich bedanken. Genau, finde ich auch. Genau. Aber auch ich hatte jetzt schon, also ich mag ja Massenaussterben, ne? Ich finde das ganz toll, aber auch ich hab dann mal gesagt, wir brauchen mal wieder was Lebensbejahendes. Kambrische Explosion oder so. Total, ja. Und das ist jetzt, also diese Folge kam heraus, ich glaube, das war so einen Tag nach diesem verrückten Tag jetzt im Anfang November, wo irgendwie die US-Wahl war und die deutsche Regierung zerbrochen ist. Und da habe ich auch gedacht, ja, da hätten wir jetzt echt was anderes machen können. Aber es war schon aufgenommen und das, ja, wir machen einfach Massensterben, wann es uns gefällt. Genau. Oh man. Aber nicht nur und ausschließlich und genau. Und auch Massensterben sind bei uns ja heitere Themen. Zumindest die in der Vergangenheit. Das ist unser Slogan, einer der neuen Slogans. Ja, ich mach mal weiter, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede. Also, wir haben noch einen Kommentar vom Uma. Er oder sie schreibt, was die verteilten kosmischen Materialien und die Reihe der 21 Krater angeht. Ich klammer auf von mir. Also es geht jetzt hier um diese Hypothese, dass da ein Asteroid oder Komet zerbrochen ist und einen Ring um die Erde gebildet hat und dann halt so diverse Krater gebildet hat auf der Erde mit der Zeit. Also nicht die Bäume waren schuld, sondern irgendein Asteroid. Genau, wobei dafür gibt es ja für das Devon keinen Beleg und diese Möglichkeit, dass es einen Ring gegeben hat, der ist deutlich früher. Aber die Frage von Uma ist, ist da wirklich ein Ring die beste Erklärung? Mir kommt da eher der Einschlag des Kometen Shoemaker-Levy im Jahr 1994 auf Jupiter in den Sinn, der vorher in mehrere Bruchstücke zerbrach und dann innerhalb von einer Woche auf den Jupiter stürzte. Das ist vermutlich bei der Erde schwieriger, weil sie leichter ist, aber Ringe verbinde ich eher mit zerbrochenen Monden als mit Einschlägen. Im Falle der Entstehung eines Rings durch einen Einschlag, also erst Einschlag, dann wieder rausgeschleudert, dann Ring gebildet, in diesem Fall müsste doch der Einschlag noch viel größer gewesen sein als der am Ende der Kreide, oder? Ja, alles gute Fragen, die wir nicht beantworten können. Aber ich glaube, auch dieses Paper geht da gar nicht so im Detail drauf ein. Ne? Also ich denke mal, das müsste man wahrscheinlich mal dynamisch simulieren. Und ich bin auf jeden Fall, also bei sowas bin ich auf jeden Fall raus. Ja, aber hier ist noch eine Frage für dich, die fragt Uma, was die Supernovae angeht, könnte das nicht auch über eine längere Zeit hinweg mehrere Supernovae gegeben haben, als die Erde vielleicht durch ein Sternenentstehungsgebiet eines Spiralarms der Milchstraße geflogen sein könnte? Könnte, ne? Keine Ahnung. Die Frage ist, wie viel dichter diese Gebiete sein können zu dem, wo die Sonne gerade ist, kann ich nicht einschätzen. Ja, das ist die Frage, aber ich glaube, wenn wir durch ein fettes Sternentstehungsgebiet geflogen wären, dann wäre das die letzte Sorge, dass man an der Super, also das, ich glaube, das hätte ja dann seine Spuren im Sonnensystem hinterlassen, aufgrund von gravitativen Wechselwirkungen mit den Kleinstkörpern. Aber auch ich bin da jetzt konkret überfragt. Ich finde, es klingt per se nicht wie ein sehr plausibles Szenario, weil es ein sehr komplexes Szenario ist. Total, und es ich dann trotzdem Ockhams Rasiermesser auspacke und sage, naja gut, also. Also meine große Hoffnung ist ja, dass irgendwann diese astrometrischen Vermessungen, die Gaia von sehr vielen Sternen macht, dass wir dann irgendwann diese Bewegung der Sterne der Milchstraße so weit zurückspulen können, weil wir deren Bewegung zu gut können, dass wir irgendwann sagen können, im geologischen Zeitraum, wo befand sich die Sonne denn da und was war drumherum? Ich würde sagen, das kannst du knicken. Du kannst es noch nicht mal fürs Sonnensystem. Das können wir nicht ins Devon zurückmachen, aber vielleicht ein paar Millionen Jahre oder so kann schon sein, oder? Ein paar Millionen Jahre reichen aber nicht. Die Sonne braucht für eine Runde um das Zentrum der Milchstraße 225 Millionen Jahre. Also so oft war es noch gar nicht mal rum. Und angesichts der Tatsache, dass du ja selbst im eigenen Sonnensystem die Umlaufbahnen der Planeten, also natürlich mit einer höheren Genauigkeit, aber nur auf ein paar hunderttausend Jahre vorausrechnen kannst, soweit ich weiß, von der Größenordnung, kannst du dir das getrost in die Haare schmieren. Sorry. Tja, okay. Oh. Ich hoffe halt. Tut mir leid. Naja. Genau, zum Thema Rechnen. Johannes schreibt, das ist jetzt der letzte Kommentar zu der Folge. Lustig finde ich den Gedanken, dass unser Dezimalsystem seinen Ursprung im Devon hat. Zum Thema, viele Gliedmaßen an den Händen und Füßen besitzen die meisten Wirbeltiere. Schöne Sache. Ja, ich bin schon froh, dass wir jetzt nicht irgendwie mehr haben, weil dann, ja, wäre auch Mathe schwieriger vielleicht. Eventuell. Oder einfacher, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, nicht gar so viel Feedback zu meiner letzten Geschichte bekommen wie du für das, dass die Sterbeereignisse im Devon, aber doch ein bisschen. Meine letzte Geschichte war Folge 105, heliozentrische Harmonie, wie wir unseren Platz im Kosmos fanden. Und da schreibt Markus über die Webseite, hätte sich Aristarch von Samos durchgesetzt, einer der frühen Verfechter, von dem man weiß, dass er das heliozentrische Weltbild vertreten hat, ist mein Einschub. Zitat weiter, hätte wohl auch das Christentum bereits das heliozentrische Weltbild vertreten. Ich kann die auf YouTube verfügbare Arte-Doku-Serie Die Geburt des Christentums nur empfehlen, wenn man mal zur Abwechslung Lust auf Altphilologie hat. Und er schreibt dann noch ein bisschen weiter, wie das so war mit dem Christentum und der Entwicklung und pipapo. Ich kann nur zum Kommentar, der sich direkt auf die Folge bezieht, sagen, ja, nach dem, was ich gelesen und recherchiert habe, hätte das durchaus sein können, dass das Christentum dann einfach das heliozentrische Weltbild übernommen hätte. So hat es ja, wie es in Wirklichkeit war, das geozentrische Weltbild übernommen. Auch aus praktischen Gründen, denn keins von beiden widerspricht der Bibel, weil es ist in der Bibel nicht, steht nichts darüber drin, was nun wie sich worum dreht oder eben nicht dreht. Und das hatte geschichtliche Gründe. Die Kirche hat dieses geozentrische Weltbild übernommen und dann wurde es im Laufe der Jahrhunderte einfach zum Dogma. Aber es war nichts, was je in der Bibel direkt beschrieben worden wäre. Von daher, ja, hätte sein können. So, und dann schreibt Uma über die Webseite zu meiner Folge, dass in der Antike bereits 7 Planeten bekannt waren. Die Sonne und der Mond wurden zu den Planeten gezählt. Aber die Erde nicht, oder? Nee, die Erde nicht. Ja, da wollte ich in, ja, das ist, ich habe das auch kurz nachgelesen, das stimmt, dass die galten alle als Planeten, also zum, ich sag jetzt mal, Himmelskörper, die sich um die Erde drehen. Mhm. Ich wollte jetzt in meiner Geschichte, in der es ja unter anderem auch um diesen Wandel von diesem geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild ging, wollte ich jetzt die ganze Geschichte nicht noch komplizierter machen, als sie ist und habe deshalb die moderne Definition für Planeten verwendet, laut deren es in der Antike eben 5 Planeten gab, die bekannt waren. Genau. Und dann stellt Uma noch einige weitere Fragen, in der es eben um die Parallaxenmessungen geht, um die es ja eigentlich ging, weil meine Geschichte ging darum, wie man nun nachweisen kann, dass sich die Erde um die Sonne bewegt und was die Parallaxe von Sternen damit zu tun hat, als eine Entfernungsmessung. Und die Fragen gehen ein bisschen zu sehr in die Tiefe für dieses Astrogeoplänkel. Aber bei Interesse empfehle ich eben sehr gerne das Buch, was ich selbst für die Recherche meiner Geschichte verwendet habe. Und das Buch heißt Parallax, The Race to Measure the Cosmos von Alan Hirschfeld. Es ist leider nicht in einer deutschen Übersetzung erschienen, aber auch auf Englisch. Ich empfehle es uneingeschränkt. Es ist unterhaltsam geschrieben und sehr informativ. Dann schreibt Jan über die Webseite, sehr schön, ich würde nur nicht die Parallaxenmessung die erste Stufe der Leiter der kosmischen Abstandsmessung nennen. Schließlich liefert diese Parallaxe die Abstände nur als Vielfaches des Erdbahndurchmessers. Aber wie bestimmt man den nochmal und was braucht man dafür? Das sind 2 sehr gute Fragen, lieber Jan. Aha. Und die sind so gut, dass ich sie mir gleich für eine eigene Geschichte aufheben werde. War da nicht irgendwas mit Venustransit oder so? Genau, richtig. Ja, und dann auch Aristarch von Samos hat sich an dieser Frage versucht und sich heftig verschätzt, beziehungsweise verrechnet. Aber das bezüglich der Parallaxenmessung als der ersten Stufe auf dieser kosmischen Entfernungsleiter, ich gebe es so wieder, wie ich es ja eigentlich selbst in meinem Studium gelernt habe, weil es ist für den Kosmos gesehen schon die erste Stufe, wie wir Entfernungen außerhalb unseres Sonnensystems messen können. Und zwar direkt. Und eben nicht, indem wir auf was anderes aufbauen. Und wenn du sagst, ja gut, aber der Erdbahndurchmesser ist noch grundlegender, aber dann landest du bei der Frage, in welchem Maßstab du den Erdbahndurchmesser misst. Und dann bist du bei der Definition des Meters vielleicht. Und dann, ne, das ist so. Und deshalb ist eigentlich die Parallaxe schon die erste Stufe auf dieser kosmischen Entfernungsleiter, weil es eben als Methode einer Entfernungsmessung schon das grundlegendste, direkteste ist, was du kriegen kannst außerhalb des Sonnensystems. Aber diese andere Geschichte kannst du mir auch erzählen, wenn du mal Lust drauf hast. Das Ich habe eine gigantisch lange Liste inzwischen mit Themenvorschlägen. Es reicht für, ich glaube, 5, 6 Jahre Astrogeo. Also du kannst vielleicht noch 6 Wochen warten, da bis dahin habe ich vergessen, was wir gerade besprochen haben. Und dann ja, keine anytime. Sorge, da kommt was anderes. Aber Jan schreibt noch weiter, sehr gut finde ich, dass ihr die unterschiedlichen Charaktere gegeneinander setzt, den genialen, rastlos mal schnell ausprobierenden und den pingeligen Korinthenkacker, der jahrelang an einer Sache dranbleibt. Hallo Bessel. Zur letzteren dürfte Tycho Brahe gehören, den ihr nicht erwähnt, der die Datengrundlage für Keplers Arbeit geliefert hat, indem er über Jahre ohne Teleskop Planetenpositionen am Himmel vermessen hat. Und wenn man sich Florian Freistetters Sternengeschichte, ein Podcast, über Keplers neue Astronomie angehört hat, war wohl auch Kepler jemand, der Jahrzehnte mit diesem einen Problem gerungen hat. Da hast du vollkommen recht, Jan. Danke für die Hinweise. Tycho Brahe ist ja der Mann mit der Nase oder halt ohne Nase oder mit einem fehlenden Stück Nase. Der letzte, ich sag mal, große Astronom in der Zeit vor der Verwendung von Teleskopen in der Astronomie. Und ich hatte auch für die Recherche diese Geschichte, ich hatte auch Brahe auf dem Schirm und auch Keplers jahrelange Arbeiten. Ich hatte ja auch, glaube ich, in der Geschichte erzählt, dass ich auch Galileo mit Kepler ausgetauscht hat und das eben darum ging, dass Kepler eben gefragt hat, ob Galileo nicht mal die Parallaxe messen könnte und so. Ich bin in meiner Geschichte, in meiner letzten Folge, aber aufgrund von ja Storytelling-Gründen, Stringenz und so roter Faden, nicht näher darauf eingegangen. Aber was war jetzt mit der Nase von Tycho Brahe? Das ist der Teil der Geschichte, den ich nicht kenne. Echt nicht? Ich glaube nicht. Tycho Brahe war als junger Mann Anfang 20, das ist auch da, wo die Autoversicherungen für Männer übrigens am teuersten sind, aus Gründen, hat er sich duelliert. Wurde dabei ein Teil seiner Nase entfernt. Und die Story geht so, dass er dann hinterher aus Silber, aus einem Edelmetall, hat er diesen Teil seiner Nase quasi wieder rangebappt. Also es ist nicht die ganze Nase, die ab war. Und er hatte auch nicht eine komplette Nase aus Silber, aber er hat halt einen Teil von seiner Nase gefehlt. Ein Silber-Deldog, okay. Wer die Upodeldogs kennt, also ich habe ja Kinder, ich habe das selbst in meiner was Kindheit. Was ist das denn? Da gibt's einen Silber-Deldog. Das ist einer, der will immer eine silberne Nasenspitze haben. Was sind denn die Deldogs? Die Upodeldogs. Kannst du mal anhören. Das sind wunderschöne Hörspiele und Vorlesegeschichten. Ich bin aus der Zeit meiner Neflinge und Nichten noch von Leo Lausemaus traumatisiert. Das reicht ein Leben lang. Also Tycho Brahe war der Silberdeldog. Mehr musste ich nicht wissen. Dankeschön. Okay, wunderbar. Danke dir. Dann haben wir noch ein bisschen allgemeines Feedback jenseits unserer Geschichten. Bevor wir zu dem Feedback kommen, was ich noch vorlese, eine Frage von mir. Wir hatten ein Feedback von einem Hörer, der angemerkt hat, warum wir die Folge Astrogeoplänkel nennen, aber als Logo, als Thumbnail nur G-Plänkel dasteht und ob man da nicht ein O einfügen könnte. Und ich wiederhole diese Frage jetzt in aller Öffentlichkeit, Karl, als Head-Designer von Astrogeo. Ja, ich habe das vor. Ich finde den Punkt gut. Also ich finde, es darf halt nicht Geoplänkel dastehen, weil dann fehlt Astro, aber ich glaube eben, das muss irgendwie grafisch mit unserem Logo gelöst werden. Ne? Also Astrogeo-Logo und dann noch Plänkel dazu. Also ich habe da schon Ideen, ich brauche bloß noch Zeit und dann muss es am besten auch für alle Folgen gelöst werden. Es kommt. Sehr schön. Danke dir. Wenn ich mal Langeweile habe. Ich habe dich jetzt überhaupt nicht voller Öffentlichkeit hier unter Druck gesetzt. Überhaupt gar nicht. Mach dich doch alleine. Ich habe Kunst studiert, aber ich habe von Grafik keine Ahnung, kein visueller Mensch. So, allgemeines Feedback. Andi, wir hatten eine E-Mail von Andi. Dabei dankt er sich auch und stellt ein paar sehr schöne Fragen. Da geht es um zwei Fragen, die würde ich mir auch vielleicht einfach mal aufheben für künftige Geschichten. Ich will ein biografisches Detail von Andi erwähnen. Er schreibt nämlich, dass er Steinmetz ist und deswegen auch gerade die Geo-Geschichten schön finde. Und ich finde es großartig, dass Steinmetze unseren Podcast hören. Finde ich toll. Eben, und deshalb bin ich auch, Themenvorschlag Nummer 3 ist dann für dich, in der regen Hoffnung nichts übersehen zu haben, schreibt Andi, wäre eine Geschichte über einen der Supervulkane schön, vielleicht die Phlegräischen Felder. Und ich finde die Phlegräischen Felder, das klingt großartig und würde das damit hier auch auf meinen persönlichen Wunschzettel für dich an Themen Vulkane setzen. Gehen immer, genauso wie Massensterben, auf jeden Fall. Beides zusammen am besten, hurra. Und zum Schluss hat eben Andi eine Trivia-Frage. Am Schluss, wie findet ihr im Alltag die Zeit, so viel zu lesen? Also hier sind meine Rippen und da wird's rausgeschnitten, ja. Ich würde sagen, ich spreche jetzt nur für mich, aber bei mir ist es so, der Podcast macht halt so viel Spaß, dass ich irgendwie versuche. Aber es ist nicht einfach. Und es wird auch nicht weniger. Weiß nicht, wie es dir geht. Ich fand die Formulierung so lustig im Alltag, weil, also ich fand sie nicht lustig, ich fand sie bemerkenswert, weil es ist schon so, ja, auch ich, wenn ich Astrogeo-Sachen lese oder halt Bücher lese oder dann mache ich das auch manchmal nach Feierabend, ja. Aber ich mache also die Recherche, der Großteil findet während meiner Arbeitszeit statt. Das ist meine Arbeit, das zu lesen. Also ich mache das natürlich auch, weil das mir Freude macht und vor allen Dingen den Podcast mit Karl Freude machen. Aber wir haben ja am Ende jeder Folge diesen lustigen Absager, wo wir auch sagen, es hilft, also ne, eure Spenden, für die wir uns jetzt schon an der Stelle mal kurz bedanken. Das hilft, die Fixkosten zu decken und zum Beispiel ja Server und die Webseite und pipapo, aber unsere Arbeitszeit nicht. Also ein Teil davon mittlerweile schon, ne? Aber es ist ein Teil davon mittlerweile schon. Wir sind noch nicht da, genau. Genau, wir sind noch nicht da, aber das ist genau das. Im Grunde genommen, ich lese das während meiner Arbeitszeit. Ich nehme mir die Zeit dafür. Das heißt halt aber auch, wenn ich weiß, okay, ich bereite eine neue Astrogeo-Folge vor und das dauert ungefähr, wenn das jetzt eine originäre Recherche ist, die ich noch nicht so aus meiner journalistischen Arbeit gemacht habe, sondern zum Beispiel diese Parallaxengeschichte, das war wirklich so, okay, ich möchte diese Geschichte erzählen, also setze ich mich hin, fange an zu recherchieren und zu lesen, dann ist das ungefähr insgesamt, naja, 5 Tage Arbeitszeit. Würde ich jetzt einfach mal sagen, mit Folge schreiben, vorbereiten, pipapo. Und in diesen 5 Tagen kann ich natürlich keine anderen Aufträge annehmen, womit Geld reinkommt. Also im Grunde genommen lese ich das in der Arbeitszeit und werde dafür nicht bezahlt. Also das ist auch okay, genau. Ne? Ich habe mir das herausgesucht, ja. Aber das meine ich damit. Ich mache das nicht, ich quetsche das nicht irgendwie in den Feierabend rein und mache das neben einem, ja. Das wäre auch falsch und es ist ja auch dieses ich denke, wir haben beide das, was wir gerne machen, zu unserem Beruf gemacht, aber das heißt im Umkehrschluss nicht, dass wir uns dabei zu sehr ausbeuten können und wollen. Also wir brauchen dann auch, wenn wir es total gerne machen und vielleicht das hier sogar noch gerne machen, als das, wofür wir wirklich Geld verdienen, können wir nicht das immer machen und auch wir brauchen dann den Feierabend irgendwann, weil das Privatleben ist dann halt trotzdem was anderes, weil das hier ist definitiv auch Teil der Arbeit. Auch wenn es zum größeren Teil ehrenamtliche Arbeit ist. Aber das ist auch Arbeit. Es ist ehrenamtliche Arbeit, es ist Arbeit. Und das ist aber halt auch einer der Gründe, warum wir alle 2 Wochen nur in Anführungszeichen eine Geschichte oder eine Folge haben. Weil mehr wäre nicht zu stemmen, also für mich sicherlich nicht, wenn ich noch meine Miete zahlen möchte. Ja. Das ist so. Und mir was zu essen kaufen. So. So, dann mache ich jetzt noch den Mädchenblog, Franzi. Das kannst du so nicht sagen, Karl. Also, was hat es mit diesem Mädchenblog auf sich? Also, ich lese jetzt eine E-Mail vor von Mareike und die lautet folgendermaßen. Ich höre euch schon seit über 2 Jahren mit großer Begeisterung. Wenn ich die Namen eurer Spender und Kommentatoren höre, frage ich mich manchmal, ob ich eigentlich die einzige weibliche Hörerin bin. Zwinker-Smiley. Ich werde auch niemals kommentieren, da ich naturwissenschaftliche Laien bin. Es tut mir leid, dass wir jetzt deine E-Mail vorlesen. Habe trotz Abi seit der 9. Klasse keine Physik mehr gehabt und später auch alle weiteren Naturwissenschaften abgewählt. Schließlich war es okay, dass Mädchen nicht so gut in Mathe sind. Das bereue ich heute ein bisschen. Und das, liebe Mareike, ich finde, du musst, wenn du unseren Podcast hörst und dich das interessierst, muss dir das nicht peinlich sein. Das verleitet mich jetzt aber dazu, einige der Nachrichten von Hörerinnen vorzulesen, nicht gegendert. Denn einerseits beobachten wir, dass männliche Hörer eher öffentlich kommentieren und Hörerinnen eher E-Mails schreiben. Das ist wirklich so. Wofür es sicher gute Gründe gibt und das ist auch voll okay. Ja? Also das soll jeder machen, wie er will und sie. Andererseits ist es doch wichtig zu zeigen, dass wir viele Hörerinnen haben. Also ich finde das notwendig. Und lustig ist, also alles, was ich jetzt vorlese, sind Mails, die wir in den letzten 2-3 Wochen bekommen haben. Und das sind eigentlich auch fast alles, also ihr habt ja so ein paar Mails gerade schon gehört, aber der Großteil dieser Mails ist von Hörerinnen. Zum Beispiel schrieb Carola. Ich bin so glücklich, heute durch Ihre Arbeit endlich meine Fragen für eine begeisterte Sternenhimmelguckerin und Laien gefunden zu haben. Und Sonja. Ich bin Sonja und höre einen Podcast sehr gerne. Er ist super interessant, auch wenn ich als noch, in Klammern, Laie manchmal Probleme habe, wenn es sehr fachlich wird. Ich auch. So. Ich frage mich, ob Männer diesen Satz überhaupt schreiben würden. Als, naja, das mit dem Laie. Das kann ich dir als Nicht-Betroffene nicht beantworten. Aber ich weiß, dass ich würde mir lieber ins Knie schießen, als in irgendeinem öffentlichen Forum oder öffentlich einsehbar irgendeine Frage zu stellen. Also von daher, ich bin da voll dabei. So, dann noch eine E-Mail von einer Hörerin und diese ohne Namen. Ich bin Juristin mit dem Hobby Astrophysik und Astronomie. Ich lese Bücher wie Quantenphysik für Dummies, da mein Interesse auf jeden Fall mein Können übersteigt. Physik war immer eins meiner Lieblingsfächer, aber ich hätte mich nie getraut, das zu studieren. Vor 2 Jahren habe ich mir nun nach eigener Recherche endlich ein Teleskop gekauft und traue mich hin und wieder allein als Frau damit an dunkle Plätze zu fahren. Manchmal auch mit der Sorge, ob das so eine gute Idee war. Ich liebe euren Podcast und fühle mich als Teil einer Gruppe anonyme Astrophysiker. Schön. Finde ich sehr schön. Sehr schön, ja. Auch ein bisschen traurig, aber das mit den dunklen Orten ist ja, ist ein valider Punkt, würde ich sagen. Ansonsten finde ich, dürfen Astrophysik-Interessierte auch gerne darüber sprechen in der Öffentlichkeit, finde ich. Also. Ja, wobei der Dödel in mir ist da schon so fragt, dass ich mir denke, okay, also wenn man von irgendjemandem Unbekanntes überfallen wird, machen die das doch sicherlich an irgendwelchen Plätzen, wo die Wahrscheinlichkeit irgendwie nicht null ist, dass da irgendmal jemand vorbeikommt. Sprich, wenn man so an den Arsch der Welt fährt, dass es dunkel genug ist, um astronomische Beobachtungen zu machen, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendjemand auf Lauer liegt, gering. Aber das ist ja auch mal die Frage, was das Gefühl mit dir macht, wenn du dann alleine wirklich, also du musst ja beim Beobachten wirklich in der Dunkelheit stehen. Ne? Also, nee, ich kann das verstehen, als jemand, die noch nicht mal in München, ja vielleicht im Stadtgebiet, aber ich würde garantiert nicht hier im Park nebenan abends alleine joggen gehen. Vergiss es. Ja. No way. Ja. Von daher, oder die dann schon irgendwie komisch guckt, wenn ich dann mal, also ich mach das nicht alleine. Von daher, ich kann das, dieser Widerstand oder dieses so, das sind Hintergedanken, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, das haben Männer tendenziell einfach eher weniger von der ganzen Sozialisierung her nicht. Wenn ich mit der bessersten Hälfte eben abends laufen gehe, das ist die Stichprobe, dann sehen wir andere Läuferinnen und Läufer, aber die Läuferinnen sehen wir ausschließlich in Begleitung einer weiteren Person. Oder die Menschen, die alleine laufen gehen, das sind alles Männer. Also aus meiner Stichprobe von dieser Saison jetzt. Aber deshalb, ich kann das verstehen. Von daher, auf umso besser, Fall, dass du es machst. Ich hoffe, du genießt es. Und ich finde es großartig. Ja, oder halt auch da beobachten macht, glaube ich, auch in Gruppen Spaß. Muss man halt mal vielleicht diese Gruppe der anonymen Astrophysiker irgendwie in den Wald verlegen oder so. Ja, aber das ist auch so ein Ding, wo ich sage, irgendwie, ich kann es ja, also ich meine, als jemand, der jetzt nicht, ich bin ja keine Hobbyastronomin, ich habe mein Teleskop bei einem Kumpel auf dem Land geparkt und da steht's und sammelt Staub. Ich weiß es nur von meinem sehr nerdigen Hobby Magic the Gathering. Wenn ich da zu einem, das sind alles super, super, super nette Menschen, aber wenn ich da zum Beispiel zu einem Spieleabend gehe, ne, inzwischen kennen wir ja einige und dann passt das auch, aber wenn ich da zum Spieleabend gehe, da stellt man sich halt vor und pipapo. Das Schöne ist, also ich bin da so ein bisschen gesichtsblind und ich kann mir eh keine Namen merken und ich habe dann immer super Probleme, weil für mich schauen die eh alle gleich aus. Aber bei mir ist sofort klar, wer ich bin, weil ich bin die einzige Frau. Ja. Das ist mein Identifikationsmerkmal. Alles andere, das meine ich auch gar nicht, ne? Ich werde da auch nicht böse behandelt, überhaupt nicht. Aber ich bin eh die einzige Frau. Das ist dann immer schon mal ein bisschen awkward. Früher hätte ich das komisch gefunden, inzwischen ist es mir egal. Da bin ich alt genug. Klar. Und das ist bei diesen Teleskoptreffen vermutlich auch so, ne? Ja, ja, und dann kriegt man immer gleich sofort alle Sachen erklärt. Und ich so, ich will nicht, dass mir mein eigenes Deck erklärt. Ich will dich einfach nur platt machen mit diesem Deck. Weißt du, ist so, ich bin aus keinem anderen Grund als du. Lass mich zufrieden. Ja. Von daher, ich kann das durchaus verstehen. Aber vielleicht anonyme Astrophysikerinnen. Vielleicht wäre das auch mal was. Das wäre was, so. Genau. Genau, dann fast zum Abschluss, vorletztes, geht noch ein kleiner Gruß an Luisa. Die ist nämlich Doktorandin der Geowissenschaften an der Uni Hamburg und Astrogeo-Hörerin und hat meinen Namen, also ich kannte sie nicht, neulich in der Teilnehmerliste einer ziemlich langweiligen Online-Veranstaltung entdeckt, weshalb sie mich über den Chat kontaktiert hat, um dann Astrogeo über den grünen Klee zu loben und mir auch gleich noch ein Thema ans Herz zu legen, über das ich jetzt nichts sagen werde. Aber an dieser Stelle vielen Dank, das war eine sehr nette Überraschung. Dass sowas passiert. Fandest du sie auch ziemlich langweilig, Karl, die Online-Veranstaltung? Das war jetzt meine Wertung, aber ich glaube, sie hat es so ähnlich gesehen. Also das war eine ganz, ganz nette Ablenkung. Genau, und zum Abschluss noch eine Mail von Johanna. Und wie gesagt, das sind wirklich Mails aus den letzten Wochen. Die kam überwiegend von Frauen. Sie schreibt, habe euren Podcast erst kürzlich entdeckt. Die Welt brennt, alle Nachrichten überschlagen sich. und ich brauchte Ablenkung, also warum nicht wieder komplett rauszoomen und sich auf andere Geschichten einlassen. Genau, und das letzte Wort hat Bewitched Mind von Mastodon, und zwar lautet der Kommentar: Deep Time ist immer sehr beruhigend für die Seele, das Leben wird uns überleben. Amen. Das finde ich schön. Egal, genau, was wir anstellen, das Leben auf der Erde kriegen wir auf jeden Fall nicht platt. Hurra! Womit ich jetzt am Schluss wieder eine Parallele zur Gegenwart gezogen habe, aber ja, positiv. Das ist okay. So ein bisschen. Ich finde es voll okay. Ja. Positiv. Gut, dann haben wir genug geplänkelt, oder? Wir sind wieder lang genug, würde ich sagen. Wir haben genug geplänkelt und dann würde ich sagen, ist es ganz zum Schluss Zeit, dass wir zwei uns bedanken und auch dieses Mal bei allen Leuten, die uns finanziell unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann könntest du... Ja, dann könnte ich mal die neuen UnterstützerInnen vorlesen. Und zwar sind das Moritz, Dirk, Jens, Rosemarie, Michael, Patricia, Georg, Peter, Viktor, Regine, Julian, Peter, Ima und Bastian. Vielen Dank an euch. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, da waren einige Hörerinnen dabei. Aber ich danke euch allen, genau, ganz ausnahmslos. Und ich bedanke mich sowieso, damit wir auch künftig noch mehr Zeit haben, schöne Geschichten für euch zu recherchieren, vorzubereiten und zu erzählen. Genau. Aber bis dahin war es das mit der Ausgabe 106 von Astrogeo, einem Astrogeo-Plänkel. Und schickt uns gerne weiter mehr Feedback auf allen Kanälen. Das kommt dann hier rein. Und bis dahin, bis zur nächsten Geschichte. Tschüss und macht's gut. Und ich sag noch Glück auf. Und ad astra. Bis zum nächsten Mal. A tous de DDO. Attention pour les deux comptes final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité. Top. The James Webb Space Telescope has now arrived at its final destination. And this is the first ever image of a black hole. The lander may have lifted off again. So maybe today we didn't just land once, we even landed twice. Touchdown confirmed.